scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen, herzlich willkommen zu Code Red hier im Freien Radio für Stuttgart. Drum and Bass von 10 bis 1, heute bis 0 Uhr. Gut für mich, früher Feierabend. Bis dahin aber nonstop Drum and Bass mit meiner Wenigkeit Subminus. Hallo! Und schon mal eins vorab, weil es so spannend ist. Code Red geht in die dritte Runde im Universum am 17.11. Dawn of the Red Revolution Teil 3. Nächste Woche oder so gibt es dann Flyer in der Stadt. Einfach mitnehmen. Oder schon mal auf facebook.com/CodeRedFM schauen. Ich glaube, steht schon was drauf. Wenn nicht, dann bald. Oder auf CodeRedFM.de. Schon mal vormerken, 17.11. Stuttgart 99,2 in der Luft, 102,1 im Kabel und als Livestream als unter freies-radio.de. Soweit von mir. Wenn ihr was zu sagen habt, ruft an 0711 64 2 0 0 4 oder schreibt an studio@fm.de. Yes, yes, enjoy the show. red night vision sharper than arrows. Tools in my hand cause I'm paro. Prankers, I see many men get hanged from the gallows. Hanged from the gallows, hanged from the gallows. I'm terrified. Sazminga, Rowdy Red. Yo. me not know them, I them not know me. All them have to know is that me a go set speed. So me see, watch me creation grow. Step on the stage and mash up, mash up, mash up, mash up, mash up, mash up, mash up, mash up. If you want a girl, I'm gonna work with you. Talk me, call me, share. Step up into the club. I'm

Special.

to heal.

One man. To be lost, come and help me. this life that they chose for me. I refuse to live this life that they chose for me. The last cup of hell is creeping on them bones and reefs. I refuse to live this life that they chose for me. Lost count of Hail Marys gripping on their rosaries. I take it personal if this is how it's supposed to be. I take it for truth for the idols that it shows to me. I'm refusing cause this ain't what life's supposed to be. Lost count of falling stars, look to those who's close to me. A state of mind for lost souls that's left behind. Across roads and dealt for mine, I got grown but left my mind. I'm refusing cause this ain't what life's supposed to be. Lost count of falling stars, look to those who's close to me. Yeah! soweit. 12 Uhr, kurz vor. Code Red, heute leider schon zu Ende. Ich muss los. Und wer auch noch los sollte, sind diejenigen, die heute Storm, ja, DJ Storm in Tübingen, im Schlachthaus, glaube ich, genau. Pressures, DJ Storm. Ganz heißer Tipp, wer jetzt noch los will, go for it. Soweit von mir. Code Red, heute vorbei, ja, eine Stunde früher. Egal, nächste Woche dann wieder 3 Stunden. Das alles live und direkt im Freien Radio für Stuttgart. Yeah. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Merci beaucoup. Wir hören uns dann nächste Woche wieder an gleicher Stelle, zur gleichen Zeit, 22 bis 1 Uhr. Code Red im Freien Radio für Stuttgart. Kann's nicht oft genug erwähnen. Schönen Abend noch, kommt gut durch die Nacht. Haut rein, lasst krachen, ich bin raus. Adieu, goodbye. Und tschüss. Thank you.